allein. Ein lieber großer Junge, wo bist? Es darf nicht sein. Du darfst mich noch nicht küssen, Bobby. Komm, gib mir deine Hand. Du darfst das gar nicht wissen, Bobby, was ich heute Nacht empfand. Ich komme ja mal wieder, Bobby, vielleicht doch nicht so bald. Das Glück geht aus uns nieder, Bobby, vielleicht bin ich dann alt. Aber jetzt bist du noch ein Junge, Bobby. Oh nein, ich bin nicht krank. Ein großer, dummer Junge, Bobby, ich komme bald. Darfst dich jetzt nun nicht mehr trinken und rasier spazieren gehen, aller Welt zum Abschied winken. Ich will das nicht sehen. Sollst dich wie ein Mann benehmen, auch ein Junge ist ein Mann. Ich will deiner mich nicht schämen, wenn ich zu dir komme, Mann. Ach, Bobby, Bobby, Bobby, es tut mir furchtbar leid. Du bist ein großes Junge, Bobby, du hast noch so viel Zeit. Du darfst das gar nicht wissen, Bobby, was ich heute Nacht empfand. Ich komme ja mal wieder, Bobby, vielleicht auch nicht so bald. Das Glück geht auf uns nieder, Bobby, vielleicht bin ich dann hart. Aber jetzt bist du noch ein Junge, Bobby. Oh nein, nein, ich bin nicht krank. Was hast du, mein Junge Bobby? Ich komme bald. Na na na na na. Thank you.